Das ist eine sehr eine Frage hier, die wahrscheinlich sehr wichtig ist. Momentan ist es weit verbreitet in der Umma, dass einige Muslime andere zu Kuffar erklären. Das wird ein bestimmter Name genannt, den ich nicht unbedingt nennen will. Sagt ohne weitere Erklärung, Punkt, Punkt, Punkt, sagt ohne weitere Erklärung, dass derjenige, der nicht mit dem Gesetz Allahs regiert, ein Käfir ist, und wer das nicht bestätigt, ist ein Heuchler. Was sagt ihr dazu? Erstmal der Bruder, der das gesagt hat, seine Zunge ist in dieser Sache sehr schnell nach vorne geschossen, ohne wahrscheinlich darüber nachzudenken, was er dort gesagt hat, weil das Video ist ja von ihm rausgenommen worden. Allerdings ein Video rauszunehmen reicht nicht. Denn wenn man einen Fehler macht, das heißt, ich sage jetzt einen Fehler, dann muss man Bayern machen. Man muss, weil es nützt sich, ich sage jetzt zum Beispiel in dem Vortrag, ich sage jetzt, man muss nicht beten. Und dann nehme ich einfach das Video nachher raus. Das haben aber schon tausende Leute gesehen. Was muss ich machen? Ich muss dann einen Vortrag machen und sagen, so und so, das, was ich da und da und da gesagt habe, das war falsch gewesen. Das verhält sich auf diese Art und Weise. Was jetzt dieses Regieren angeht, mit einem anderen Gesetz, was Allah herabgesandt hat, so ist es ganz klar unter der Umma, dass dies haram, dass dies nicht erlaubt ist. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Die Frage, die sich hier stellt, ist, ist das großer Kuffar oder ist das kleiner Kuffar? Wann ist das großer Kuffar, wann ist das kleiner Kuffar? So. Nehmen wir mal, das ist großer Kuffar. Das haben einige Gelehrte gesagt. Das kann man nicht verleugnen. Nehmen wir mal an. Da muss man trotz alledem, und das ist der Menhaj von Al-Sunnah wal-Jama'ah, wer die nicht verfolgt, verfolgt in dieser Sache einen Weg der Khawarij, dass man für jede Person erstmal bestätigt, da muss, dass die Bedingungen vorhanden sind, und die Mawane ausgefallen sind. Wenn er Muslim ist. Wenn er sagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, und er fällt in eine Sache rein, die Kuffer ist, großer Kuffer, bevor wir ihn Käfir nennen, zum Käfir erklären, müssen wir sicher sein, dass er nicht gezwungen war, bei dem Kuffer, den er gemacht hat. Dass er nicht unfähig war. Dass er nicht eine Familie gehabt hat. Dass er nicht einen unbeabsichtigten Fehler gemacht hat. Oder Jahl. Unabhängig jetzt, ob Gucken, wir reden mit Ensal oder irgendetwas anderes. Ich rede jetzt allgemein. Dass einige Leute das nicht allgemein verstehen wollen, das zeigt schon, dass sie in dieser Sache gar nichts von diesem Manage von Al-Sunnah wal-Jamaah hören wollen. Und das ist sehr traurig. Jetzt, was diese Sache angeht, hocken wir reden mit Ansallallah. So gibt es Gelehrte, die sagen, also es ist einstimmig Meinung, wer sagt, ein anderes Gesetz als das von Allah ist besser, das Käfir. Wer sagt, was ist erlaubt mit einem anderen Gesetz, der herrscht, ist auch Käfir. Weil etwas leugnet, was Mahlum in Dibi Darura ist. Dritte Sache, wenn jemand als Richter arbeitet und der kriegt zum Beispiel Rishwa, Geld, der sagt zu dem, guck mal, normalerweise müsstest du den verurteilen, aber ich gebe dir Geld, oder der ist von seiner Familie, der geklaut hat, und er macht das dann wegen seiner Hauer, dann fällt er nicht aus dem Islam raus. Warum? Weil er glaubt, dass der Islam eine richtige Religion ist, dass das richtig ist, der Hukum. Aber durch seine Hauer hat er sich davon abgewandt und weiß, dass er eine Sünde macht. So. Jetzt ist die Frage, was ist mit jemandem, der diese Sache nimmt, ja, und der führt praktisch ein anderes Gesetz ein. Außer Islam beispielsweise ein Heiratsgesetz, Scheidung und so weiter und so fort. So, hier gibt es dann einige Werte, wie zum Beispiel Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh in seinem Buch Tahkim al-Kawanin, die halt gesagt haben, dass das großer Kuffer ist. Aber, was wir immer sagen, ist, es gibt oft Sachen in der Sunna und im Koran, die Kuffer genannt werden, Kuffer, oder die beinhalten würden, dass das jemand aus der Religion rausbringt, aber nicht damit gemeint ist, dass er aus der Religion komplett raus ist. Zum Beispiel, und das erklärt auch Schirul Islam ibn Taymiyyah. Zum Beispiel sagt der Prophet, keiner tritt in das Paradies, der in seinem Herzen ein Atom Hochmut hat. Heißt das jetzt, der Hochmut hat, ist Käfir, der kommt für alle Ewigkeit in die Hölle? Hier sagt Schirul Islam ibn Taymiyyah, es gibt einmal diese Mutlak-Sache, den Mutlak-Eintritt ins Paradies, und einmal, dass er vielleicht später doch noch reinkommt. Und das ist hiermit gemeint. Wallahi, Wallahi, Wallahi, der Prophet schwört, derjenige glaubt nicht, dessen Nachbar nicht sicher ist vor dem Schaden, den er bringt. Der Prophet, so wird gefragt, Ayat, wie will Muslim? Er sagt nein. Glaube, lügt der Muslim? Er sagt nein. Der Prophet, aber ist er jetzt Käfer, wenn er lügt? Nein. Sibabul Muslim Fusuk wa Qitalu Kufr. Einen Muslim zu beschimpfen ist Fisk, Frevel, und ihn zu bekämpfen ist Kufr. Aber Allah sagt im Koran, Surat 49, Surah Hujurat, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, wenn sich zwei Gruppen von Gläubigen bekämpfen. Das heißt, Allah nennt die gläubig. Das heißt, dieser Kufr ist kleiner Kufr. Kleiner Kufr ist der Kufr, der nicht aus der Religion rauswirft. So. Das heißt, wir fragen jetzt, was ist mit diesem Vers? Ist dieser Vers, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ, ist das großer Kufr? Bei alleine der Tat, bei dem der sagt, das, was ich mache, ist falsch, aber also er sagt, das ist falsch, ich bin sündig und das Gesetz Allah ist das Beste. Und hier sagen sie, sagen zum Beispiel Sheikh Al-Bani, sagt es trotzdem kleiner Kufr. Weil von Ibn Abbas, von Tawus, von Atta, von Ikrima wird allen überliefert, dass dieser Kufr, der hier gemeint ist, kleiner Kufr ist. Und deswegen, wer sagt, und in Sunan Abi Dawud, in Aun al-Ma'bud, wird dieser Vers auch erklärt, da wird gesagt, dass es da unterschiedliche Meinungen zu gibt. Das heißt, wenn jemand sagt, dass das große Kufr ist, die Sache, und er macht einen Unterschied bei Takfir Mu'ayyan, zum Beispiel dieser Präsident oder dieser Präsident, sagen wir, sein Mensch ist von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Aber wenn jemand einfach über den Kamm alle zu Käfer erklärt, die sind alle Kuffar, ohne diese Herangehensweise zu wählen, ist der vielleicht, hat der vielleicht, gibt es einen Ta'wil, gibt es einen Grund, gibt es einen dies oder das, dann sagen wir, das ist auf jeden Fall verkehrt. Aber die stärkste Meinung, was mir erleuchtet, ist das, was Sheikh Al-Bani sagt. Und ich habe damals unseren Akita-Lehrer gefragt, auch in Mekka, und er meinte, dass diese Ikhtilaf bezüglich des Hukm, der allgemeine Hukm, das heißt, derjenige, der zum Beispiel die Sache ausdehnt, so auswechselt, dass das so ist wie beim Tarnassalam, wie derjenige das Gebet verlässt. Aber was ich sage ist, Ibn Abbas sagt, Leysa ferner Dolfun, wa innama hu kufr und dunna kufr, ist kleiner Kufr. Der Ikrima sagt, das ist nur Kufr, wenn er das mit Juhd macht, wenn er das verleugnet. Und deswegen, die stärkste Meinung, wir müssen zu den Sahabern gehen. Wenn jetzt jemand kommt mit, ja, aber Ibn Taymiyyah hat gesagt, Ibn Qayyim hat gesagt, oder Sheikh Feynman hat gesagt, wir sagen, wir gehen zu den Sahabern, wir gehen zu den Tabi'in. Die Religion ist nicht Sheikh Feynman hat gesagt. Er ist großer Gelehrter. Wir lieben ihn für Allah, oder ist nicht der oder der hat gesagt. Oder Muhammad ibn Ibrahim hat gesagt. Die Religion ist in erster Linie Qaul Allah, Qaul Rasulullah. Das heißt, Allah sagt, der Gesandte sagt, nach dem Mensch des Self. Und wir fragen, wie hat Ibn Abbas diesen Vers verstanden? Er sagt, kleiner Kufr. Und das ist die stärkste Meinung, inshallah. Und wenn, weil wo findest du den Unterschied zu sagen, wenn er das in einer Sache macht, dann ist es klein, aber wenn er in mehr als die Hälfte macht, weil so sagen sie. Das sagt Muhammad ibn Ibrahim, wenn er in mehr als der Hälfte macht, wenn er hukum bireli ben salah ghaliben ist, verherrscht auch Kufr und Akbar, mukhrij mil mila. Wo ist der Beweis, diesen Unterschied zu machen? Das ist, was Sheikh Al-Bani in die Leute gefragt hat. Sie haben da keine Antwort drauf. Und wenn natürlich jetzt jemand sagt, wer nicht alle Präsidenten zu Kufar erklärt, der ist selber Käfir, wer das sagt, ist Jahil Murakab. Der ist Unwissender, der nicht weiß, dass er unwissend ist, und er hat keine Ahnung vom Islam. Und dem kann man nur sagen, er soll Tora soll da machen. Hast du noch was dazu zu sagen? Natürlich, hast du ja, inshallah, viel darüber gesprochen. Ich muss sagen, es ist wirklich traurig. Das hat sich wirklich unter uns sehr verbreitet heutzutage. Teilweise heute erklärt man schon jemand, der zu einem Anwalt geht, sogar zum Kaffee. Ja. Und ich kann euch sagen, Achim, Abu Hamza, wir haben Familien, die diese Vorträge hören, die haben schon ihrem Vater, ihre Mutter, ihre Schwester zu Kuffar erklärt. Wallahi, lazi la ilaha illahu. Sein Vater zu Hause ist Kafir in seinen Augen. Und dann habe ich gesagt, dann lass deinen Vater ein Shahada aussprechen. Hat er gesagt, er ist Kafir, Mutad, la taqbala shahadatu. Seine Shahada wird nicht angenommen. Subhanallah. Und woher?